Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Dichter tun nur so, als wären sie tot, Ton aus der Ferne. Am 1. August des vergangenen Jahres fand auf dem kleinen Friedhof der St. Laurentiuskirche der Stadt Halle eine Geheimversammlung statt. Anwesend waren eine tischtennisbegeisterte Philosophin, ein belesener Gast aus Berlin, drei Schülerinnen der hiesigen Kunsthochschule, ein Synchronsprecher des Rundfunks mit Hut und ein kundiger Bürger der Stadt Halle. Weiterhin zugegen waren mehrere Friedhofsmitarbeiter, die gerade mit ihrem Bagger ein frisches Grab aushoben, und eine Gartenbauhelferin. Gedacht werden sollte der Schriftstellerin Friederike Mayröcker, die am 4. Juni 2021 gestorben war. Ich selbst war mit Mikrofon und Aufnahmegerät zugegen, um das Gesprochene für die Nachwelt festzuhalten. Die kleine Gedenklesung für Friederike Mayröcker soll in dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge zu hören sein, zu der ich euch und sie hiermit herzlich willkommen heiße. Ich dachte, du führst durch das Programm. Du kriegst eine Ankündigung. Ja. Einen guten sonnigen guten Tag an diesem schönen September. Morgen ist ja nur vorbei. Die heilige Mittagszeit um 12 ist auch vorbei, aber 1 war es jetzt gerade. Mein Name ist Eckhard Schwendler, ich bin hier Freund der Freundinnen und Freunde und wurde gestern, wie ich das auch immer so mache, in letzter Minute zu dieser, tja Iris, wie wollen wir es nennen, Zusammenkunft. Zusammenkunft. Wir lesen ja, wir sind ja extra angereist, nur um für dich zu lesen. Weil du auch ein Mallorca-Fan bist, einer von uns quasi. Ja, das ehrt mich schon sehr, da wäre ich noch leicht rot in meinem leicht besagten Alter. Ja, am 4. Juni, wer sich noch erinnert, ging durch die Nachrichten der Welt, insbesondere in Europa, die Todesbotschaft, dass Friederike Mayröcker, ich habe immer gesagt, die war sehr berühmt, oder die ist sehr berühmt, wo sie noch lebte, hat nun ihr seliges Ende gefunden, was sie sich ja wirklich sehr gewünscht hatte. Sie ist 96 geworden. Wenn man 96 im Juni war, ist man, glaube ich, 1924 geboren. Ich kann immer nicht rechnen. Stimmt das? Kommt hin. Kommt hin. Ja, 1924 geboren und die längste Zeit, ihr Lebensmittelpunkt war Wien. Wie hieß die Gasse, wo sie gewohnt hat? Die Anzengrubergasse. Die Anzengrubergasse. Ja, ich wollte sie ewig über Jahre besuchen. Ich weiß gar nicht, wie ich zu, vielleicht mache ich es mal so persönlich. Ich weiß gar nicht, wie ich zu Friederike Mayröcker gekommen bin. Irgendwo, so wie man den Namen Angela Merkel erfährt, wie man den Namen Olaf Scholz erfährt, erfährt man noch den Namen, oder erfuhr ich den Namen Friederike Mayröcker. Wobei ich denke, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen oder niemanden zu nahe zu treten, ich denke, sie hatte mehr Gewissen als die zwei eben genannten in sich. Sie hatte das einfach, ich denke, wie man so sagt, sie war ein guter Mensch. Und begabt war sie wohl auch, sie hat wohl zig Gedichte geschrieben. Ich habe in dem einen Buch gelesen, das hat mir plötzlich eine nette bekannte Nachbarin in die Hände gedruckt, die Yvonne. Das hieß eines ihrer letzten Bücher, oder überhaupt das letzte, das hieß Schwalbe und Pathos. Du wirst das kennen. Herr Vincent, ja, sie kennt's. Ja, und da habe ich drin gelesen und na, war natürlich befremdet. Ein Gedicht hatte ich von ihr auch noch nicht gelesen, aber den Namen kannte ich. Und dass sie berühmt ist. Und dann schlug mir, glaube ich, mein langjähriger Bekannter, der Lukas, mal so eine, dieses Netz da auf, was da für Preise. Also der Georg-Büchner-Preis war dabei, der Heinrich-Heine-Preis. Also alle deutschsprachigen Literaturpreise. Wahrscheinlich war auch der Grillparzer-Preis dabei, denn Grillparzer war ja ihr Landsmann, auch Österreicher. Und ja, also ich wollte sie besuchen auf einmal. Nee, das kam anders. Ich schaltete das Radio ein, meinen Sender. Das war der andere Sender, der ist nicht mehr so mein Sender. Der Mitteldeutsche Rundfunk Kultur hat seinen ersten Platz an Deutschlandfunk Kultur verloren. Jetzt fange ich an, mich zu verlieren. Und da hörte ich im österreichischen Dialekt, im Wiener Dialekt, das ist doch Frau Mayröcker. Und da hat sie ein Interview gegeben an den Sender. Das hat der Jazz-Experte, Herr Bert Noglik, bekommen. Und dauerte über 20 Minuten. Ich habe zugehört, bis sie dann selber das Interview beendete und sagte, wir müssen jetzt Schluss machen. Also sie war schon sehr, die Kräfte hatten sie wahrscheinlich schon ganz schön verlassen, ja. Und sie wollte auch, und sie hat dann zum Schluss von diesem Interview gesagt, ich kann mich noch an diesen Satz erinnern, an diesen Gedanken, weil sie hatte ihren Lebenskameraden, das muss ich jetzt noch einfügen, der war ja eigentlich, manchmal habe ich gedacht, der war berühmter als sie, der Ernst Jandl. Aber die waren beide gleich berühmt und hatten sich ihre Berühmtheit sicher erschrieben und erzählt in der Welt und im deutschsprachigen Raum. Und den hat sie schon 2000 verloren und seitdem war sie sowas von geknickt, dass sie nicht wieder richtig auf die Beine kommt. Zum Schluss hat sie wohl nochmal geschrieben, habe ich gehört und habe ja auch in dem Buch gelesen eben. Schwalbe und Pathos? Schwalbe und Pathos. Und dann habe ich mich in das Buch rein vertieft und da waren dann auch so aus ihrem Bekannten, aus ihrem Umfeld, so in Wiener Cafés und so. Ich wäre gern da gewesen. Es kann ja noch passieren. Aber Frau Mayröcker werde ich leider nicht mehr treffen. Ich habe es einfach nicht kräftemäßig auch nicht hingekriegt. Bin ja nicht mehr so jung wie ihr alle hier versammelt. Der Herr mit dem, ich wollte schon sagen, Zylinderhute ist ja auch noch jünger als ich. Und ja, Friederike, nun hast du deine Ruhe. Ich denke, sie war erlöst, sie wollte das wohl so. Und da kann ja jeder wahrscheinlich nur froh sein. Ich weiß ja auch noch nicht, wie es mal wird. Sie wissen es alle nicht. Wir müssen sicher diesen Weg gehen. Da sagte sie in diesem Rundfunkinterview zum Schluss, so in diesem, ich mach's mal nach, schlecht nach, ich kann nur nicht verstehen, dass der Tod, das sagt sie, der Tod uns den liebsten Menschen raubt. So, das waren so die Worte von ihr, die haben sich bei mir so eingegraben. Ja, vielleicht hören wir mal ein Gedicht von ihr. Ja, wir fangen an mit dem Anfang eines späten Prosabuchs namens Vom Umhalsen der Sperlingswand oder Ein Schumann-Wahnsinn von 2011, in dem es auch um vor allem eben die Abwesenheit auch geliebter Menschen geht. Wenn eine Person fehlt, ausgespart ist auf einer Fotografie, dann sind nur die Umrisse dieser Person zu sehen, also ihre Aussparung. Sei es, dass es sich um eine gestorbene Person handelt, sei es, dass es eine afrikanische Person ist, die fotografiert worden war, ohne deren Zustimmung, dass die Person vorausgesagt hat, dass sie auf der Fotografie nicht sichtbar sein würde, etc. Diese Aussparungen von Personen finden sich gerne auf Fotografien von Familiengruppen. Viele Kerbtiere, Schatten, Seelen, transparente Hüllen, der Augenschein uns beschirmet. Dank der wundertätigen Pianistin Clara ist unendlich viel in Bewegung geraten zwischen Berlin, Wien, Innsbruck und Meran. Ich schwebe tagelang in Musik, so Ezra Pound. Mir geht es jetzt so sonderbar gut, hingerissen von den Klaviermusiken des Komponisten aus drei Himmelsrichtungen, mit meinen Händen, Schritten, mit aufgepflanzten Gladiolen, Kugelfischen, Laternen, Santa Lucia, diese Passage von Siegfried Höllriegel und so weiter. Ich war erloschen, in gefälligem Wahnsinn versunken. Sie hatte sich nur ein wenig erbrochen. Der Komponist sagte zu mir, wie entschuldigend, die Clara sei ein bisschen schwanger, als wir im Foyer des Gartenbaukinos, ehe die Vorstellung begann. Die Flamme, sagt der Komponist, und sehe die Sonne vorüberfliegen. Der Komponist sagt mir, er habe mit Blixer Bargeld ein Interview gemacht, so wie hungernde Baumrinde essen, so die Vereinsamten, die einsame Seele, Büchersätze und Worte, Musiken, die Abendröte, den Fliederbaum. Die speichelnasse Manschette um den Schneeglöckchenstrauß ist getrocknet, sagt die Pianistin des Komponisten Hemdmanschette. Wir sind schweigend einander gegenübergesessen, sagt mir die Pianistin, haben neun Versen von Ferdinand Schmatz gelauscht, während der Komponist mir ein belegtes Brot, mit Unrat belegtes Brot, über den Tisch reicht, welches ich zusammenklappe. Der Komponist verlässt den Raum und steigt auf das Fenster im Korridor, um sich in die Tiefe zu stürzen. Ich fasse ihn an den Beinen, ziehe ihn zurück. Die Pianistin sagt, habe heute auf Klavier innig gespielt und so weiter. Diese Blutkolonie, gleich Blutkultur, ist wie ein kleiner Wald. Jungwald, der langsam wächst, so der Komponist. Die Ärzte vermuten, dieser Befund am Wochenanfang, so eine Blutorgie, so ein Blutorgel. Sie wie aus den Orgelpfeifen die Blutstropfen wie Tränen. Ich sah zu, so der Komponist, wie die Pianistin am Palmsonntag die Palmzweige mit Weihwasser bestrich, eigentlich streichelte. Es jagte mir die Tränen. Sehr gut. Die Komponistin, die Clara war die Schumann. Genau. Ehemalige Brentano. Genau. Ich weiß gar nicht, wir sagen nichts zu unserer Auswahl, denn sie ist relativ erratisch. Oder wollen wir behaupten, dass sie repräsentativ ist? Sie ist beides. Was ist denn erratisch? Naja, also... Nicht willkürlich, aber wir sind eher quasi, glaube ich, inneren Motiven und... Eingebungen gefolgt. Als jetzt wirklich einen chronologischen Überblick oder ein Best-of... Also nicht wichtignehmerisch. Gut. Zu bringen. Ich glaube, ich lese jetzt, ich weiß es nicht auswendig, Vincent, ich glaube, ich lese jetzt das mit dem Buff. Rasensprache, dachte ich. Was? Eigentlich wäre Rasensprache dran. Oh, gut, dann lese ich das. Doch, wir hatten uns doch was bei der Auswahl gedacht. Habe gerade die Sprache erfunden, rasende Sprache, so heißt es. Bei der Sekunde selbst und muss mich eilen, sputen, ehe die Sonne sich bäumt, aufbäumt etc. Stehe am Fenster oder zusammengekauert, Bündel im Stubenwinkel, großer Schmetterling, Pelargonienblatt, auf den Steinfliesen im Flur, platt gedrückt wie Vergangenheit, Klammer auf, diesen Satz wünsche ich mir kleinst gedruckt, und er ist hier auch kleinst gedruckt. Hier und da die innersten Pflanzungen. Schau, die Orangerie, schreibt Marcel Bayer. Riecht nach Kamel oder beweglicher Taufengel. Also Artauds Gedicht, Gedankenleib oder Blut, Artauds Anemonenhand. Das ist ein Liebesbrief. Die Zacken der Berge, die spitzen Augen wie Nadeln meiner Natur, aufgepinnt. Ach, Natur, gepinnt auf die eigene Körperhaut. Ach und wehe, ich schreie, krümme mich, bringe mich um, das überflutete Auge, gefiederte Auge, diese Natur oder was? Diese Chiffre Vollmondschein, du bist ins Zimmer getreten, ich warte auf deine Stimme. Ich schreibe wahnhafte Briefe, die du niemals bekommst, ganz dünner, verletzlicher Hautverkehr. Das ist ein Gnadenwetter, der Kuss der Grasmücke in den Gärten, dies Wort im Draht in der Kommunion, ich träumte von dir. Und die Ekstase selbst, diese Elster, habe gerade die Sprache erfunden, rasende Sprache. Kommt der erste Text über Friederike Mayröcker, und zwar ein Ausschnitt aus der Laudatio von Thomas Kling, selber einer der bestimmt allerwichtigsten deutschsprachigen Lyriker der letzten 30 Jahre, der aber schon sehr früh verstorben ist, 2005. Und die Laudatio anlässlich der Büchner-Preisverleihung 2001 auf Friederike Mayröcker verfasst hat, woraus ich jetzt einen Abschnitt vorlese, der relativ allgemein ist und deswegen vielleicht passt. Den brennenden Dornbusch Sprache durchdringen, das Wunderliche zu Gesicht zu bekommen, das Pfingstwunderliche der Sprache, die Überraschungen der Zungenrede erzeugen, all dieses durchzuhören, zu beobachten im Werk der Autorin. In einem unüberschaubaren, sich weiter vermehrenden Arsenal von Augenbildern, von Metaphern des Sehens, wie es in der neueren Dichtung in dieser intensiven und auffälligen Fülle nur bei Paul Celan zu lesen steht, hat Friederike Mayröcker die Voraussetzung für ihr dichterisches Arbeiten, das Abscannen von Gesichtsdaten der Welt, programmatisch immer wieder aufs Neue mitbenannt. Dieses Abscannen der Gesichtsdaten findet auch in dem Gedicht Poem auf den Änderungsschneider Aslan Gültekin statt, dessen erste 5 Verse lauten so: Und hatten einander gesehen, ich meine, zugeworfen den Blick, und die Blicke, bodenloses Terrain, uns angeblickt, einen Blick, zwei Blicke lang angeblickt, im Vorübergehen an seiner Ladentür also mit je einem Auge einander berührt, im Vorüberstreifen mit Nachdenken dann. Im Vorüberstreifen mit Nachdenken, wohlverstanden, das zum Flanieren ja dazugehört. So geschieht ausgehend vom allerflüchtigsten Hinschauen teilnehmendes, sogleich registrierend abcheckendes, hier gegenseitiges Beobachten. In dieser sprachlosen Szene findet ein Ausfiltern von Welt statt. Es wird der Versuch unternommen, eine sekundenkurze Allerweltflüchtigkeit, die im Vorübergehen einer städtischen Nichtbegegnung stattfindet, festzuhalten. Schon dieses Allerknappste an Kommunikation, die allein über das Auge passiert, wird als prekär, wenn nicht als beängstigend empfunden. Zitat: Die Blicke bodenloses Terrain. Es wird kein Wort gewechselt, nicht einmal ein Gruß wird ausgetauscht. Das Gedicht fängt auf eine beklemmende Weise eine urbane Situation ein, die jedem bekannt ist. Ein kurzer Stressauslöser auf der Straße. Hier gerade einmal die Augenberührung zweier Menschen, Adrenalinausschüttung. Hier fährt das Gedicht folgendermaßen fort, Zitat: ins Flussknie der Mann gleichsam profilhaft, solch Raptus-Szene, während ein Tropfen Schweiß langsam aus meiner Achselhöhle den Arm hinabrinnt. Zitat Ende. Aus der Banalität des Sehgeschehens wird für das lyrische Ich unversehens eine peinigende, dem Grotesken nahe Situation. Es leidet unter Flussknie und bekommt einen Schweißausbruch. Das dichterische Sehen zaubert daraus Poesie. Und das geht so. Ein Buchstabe plötzlich aus meinem Namen fällt zu Boden, ich sehe ihn fallen, verschwinden. Und schon steht die Verflüchtigung, gewissermaßen die Verflüssigung der Begegnung mit dem Ladenbesitzer fest, worauf das Gedicht endet. Der letzte Vers ist surrealistisch zu nennen, er lautet mit Farnkrautaugen Breton. Sehen wir nun die Farnkrautaugen als Metapher für den gleichsam undomestiziert wild wuchernden poetischen Blick und erinnern daran, dass dem Farnsamen im Volksglauben die Gabe der Unsichtbarmachung zugesprochen wurde, verstärkt durch appellative Nennung des Oberhaupts der französischen Surrealisten André Breton, dem das letzte Wort gewidmet ist, dann werden wir feststellen, dass der Blickkontakt zwischen den beiden oder etwa den drei Protagonisten, der in einer der Änderungsschneider Aslan Gültekin ist, eine höchst überraschende Rasanz in sich birgt. Dies ist ein Beispiel für das Sehen, für die dichterische Sehweise der Mayröcker, ein Sehen, das sich seinen Teil nimmt. Von dieser poetischen Sprachmöglichkeit, der des Teilnehmens, sprechen die Prosatexte, die Gedichte, die Hörspiele. Sie sind sprechend von dem kompromisslosen Projekt der Selbstverschriftlichung, das ein durchaus gewalttätiges ist, in dem das Sprachvermögen der Probandin ständig ausgetestet wird. Zitat, sodass das Wortmaterial auf mich losgeht und mich angeht und anzieht, nicht umgekehrt. Meine Sprache pausenlos herausfordert. Ihre proteushaften Texte folgen einer Jean-Paul verwandten Ästhetik der Abschweifung, einer Ästhetik der Unvorhersagbarkeit, des Würfelwurfs und des aleatorischen Springens, die durch eine ausgefeilte Schnitttechnik erzielt wird. Sie lassen sich lesen als unmittelbare und paradoxe, dem Barock, der sprachüberschäumenden spanischen Ausformung des Barock, dem Gongorismus, nahe Protokolle des in jedem Moment gefährdeten Glanzes der Welt. Als Kommentar zu Schöpfung und Abbruch. Ein Werk, das sich der Schilderung von Übergangsstadien verschrieben hat, gespickt voll mit Zitaten aus dem Schrifttum toter und lebender Autoren, aus Briefstellen von Menschen, mit denen die Dichterin in Verbindung steht. Zum Medienmanagement der Dichterin, Stichwort euphorisches Auge, gehört ebenfalls die Fotografie. Privatfotos als Ausgangspunkt für die Textproduktion. Ebenso wie Werke der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, und hier vorzüglich die flackernden Bilder irritierender Wirklichkeitsverwandler, wie die der Malerstars der Iberischen Halbinsel, Goya, Picasso, Dalí, oder Arbeiten des Monteurs Max Ernst oder die des britischen Sezierers Francis Bacon oder von Marcel Duchamp, dem Urvater des Konzepts. Sprachalchemistisch transformiert in einen, Zitat, sprühenden Funkenregen aus Bildern, der niedergeht auf uns. Das Material aufgenommen von einer Sprachhochgeschwindigkeitskamera, Mayröcker Kino, eins der schnellen Schnitte und Gegenschnitte. Jetzt bin ich mit dem Buff dran. Ich lese ein kurzes Prosagedicht. Auf Kirschenboden zu lechzen, Max Ernst, La Fête du Mimosa, mit Wurzeln im Mund und so weiter. Junge Katze in Goldlackgarten, was da alles umherwirbelt. Zerdrücke Ungeziefer an der Wand, dass ein Blutstropfen eher alles aufgebauscht. Exzellentes Abendrot, exaltierter Frühling, dies ein wenig Vorliebe fürs Diminutive, Ästchen, Stimmchen, Blättchen, Väterchen, ist vielleicht Verlangen nach Weltzärtlichkeit. Anspruch auf Ähnlichkeit einer Puppe mit einer wirklichen männlichen Person etc. Der rosige Morgen nämlich, die ernsthaften Tiere, die Anatomie des Zimmers. Etwa habe ich heute Morgen deine mir so vertraute Stimme über die Wunderkammern gehört und sogleich die Tränen kollerten, ach das Atmen der Worte. Dein Stimmchen, dein Geistlein, sehr aus deinen Augen fließend, tropfend. Also werden wir einander bald wiedersehen im Café. Habe gewildert im Internet. Vergessene Gefühle etc. Rufe dich am Morgen nicht an, weil du da sinnest, sinnierst, ebenfalls ich selbst am Küchentisch sinnend, sinnierend. Und werde es nicht vergessen am Attersee damals, als die aufgespannten Pflanzen, während Kind mit Ball und wir den Rosensteig abwärts zum spiegelnden Wasser oder wir uns immens verknallten, dem Stil der Sprache uns ergebend eine Verwunderung etwa. Ich war baff. Ich war ganz baff, als du sagtest, wenn du dich mit ihm einlässt, musst du dich versichern, dass er nicht krank ist. Zerrann die Liebschaft hinter der weißen Rose deines Ohrs, bin Kindchen von Jesus, habe Väterkleid und so weiter. Ich werde jetzt, oder wir werden weiterhin einige Gedichte lesen. Ich möchte nur kurz auf diesen Band hinweisen, aus dem ich jetzt zum Großteil die Gedichte genommen habe. Der heißt Benachbarte Metalle und ist eben von diesem Thomas Kling, aus dessen Laudatio ich gerade vorgelesen habe, zusammengestellt. Und glaube ich, eine sehr gute Einführung in das Werk, falls man da Interesse hat. Die allerdings auch eben von ihm einfach persönlich vorgenommen ist. An eine Mohnblume mitten in der Stadt. Aus meinen Köpfen sprießt das Feuerwerk der Tränen. Der Flieder rostet, der Liguster weht, die Camouflage des Sommers lässt Gewitter ahnen. Wolfsmilch besamt die Flur, die Stare fallen, Mücken flirren im Dorngebüsch, das abgewelkte Blühen einer Wolke, von erbsengrüner Kirschenfrucht gekrönt, samt aufgeprägten kaiserlichen Doppeladlern. Porträts auf roten Ziegeln bröckelt die Friedhofsmauer ab, gestützt nur noch von immergrünen Efeuranken. Im Aufwind flügelschlagend steht, raubvogelgleich mein Herz nach Beute äugend. Ich lese noch ein kurzes Gedicht aus dem Band Fleurs von 2016. Der Titel ist so ein bisschen Programm, das weiß aber eigentlich jede und jeder, der sie liest, dass es eigentlich nicht ohne Blumen geht. Diese Zeilen, wenn sie so eng umschlungen, wenn sie so hingerissen, wenn sie so angeflammt, Amor und Lorelei, ich bin bewegt, lese dieses Kapitel über das Schreiben von Haiku. Ach, das Wunder nehmen oder wieder einschlafen am Morgen, Ostermontag 2014, man hat sich die weißen Haare einzeln ausgerissen. Je mühsamer ich mich im Waldzustand fortbewege, desto behender dahineilender meine Träume in all meinen Zungen. Bin in meinen Alleen ungeduldig geworden, wo ich doch immer so geduldig gewesen wie Lamm, das Dahinsinken in den Schlaf gegen 20 Uhr zeigte das Thermometer 37,3 Grad im Mund und so weiter. Frosch in Landschaft und loses Blatt, von Abendsonne beschienen, Andreas Gruner, 2008, Tusche auf Papier, Geste der Glorie. Die egale Welle und Loden, wenn du auf Trip bist, wenn du mich herzest, ein Freak-Schnee zu Ostern, fliegen die Glocken nach Rom, um zu beichten. Während ich warte, dass ich an die Reihe komme, höre ich die Gabel nebenan, im Kämmerchen nebenan, Fontanas Schlitze auf dem Papier, dass ich den Verstand verliere. Komm, du Schwärmer, tiefblaue Ondulation, blüht in Fürzen, Orchideen des Himmels, ha, Gladiolen in einer Tram, wünsche mir Lesebändchen fürs nächste Buch. Auf eine jüngst gestorbene Nachtigall. Sie hat kein Lied mehr gehabt, sie war schon verstummt. Aber in tiefer Traurigkeit, ihre Augen, Schnee, Augen, haben mich angeblickt. Irgendwo liegt noch mit einem Heiligenschein gleichsam ihr letzter Brief. Ich weiß nicht. Die Schlafstube zugenäht, während der erinnerte Anblick der blauen Nachtigallvilla jenseits des Wassers mich weinen macht. Dieser zerrissene, ich meine Halbmond im Fenster, in dessen Licht sie aufgab. Dann schlugen die Bestatter sie ein in das Leichentuch, in dem sie schaukelte wie damals in ihrer Hängematte in D, unter den Bäumen, als sie noch singen konnte, als sie noch lachen konnte, als sie noch laufen konnte, über die windbehangenen Hügel, durch die zum Himmel fließenden Gerstenfelder. Wer war damit gemeint? Das müssen wir später klären. Ich lese jetzt ausnahmsweise mal einen Prosatext aus meinem Lieblingsband Requiem für Ernst Jandl von Friederike Mayröcker, wo sie selber über ein Gedicht von Jandl spricht und auch ein bisschen beschreibt, wie die eigentlich zusammengearbeitet haben. Es ist sehr traurig, ich warne gleich. Zu in der Küche ist es kalt. Ein Wintergedicht, ein Endzeitgedicht, ein Gedicht, um Tränen zu vergießen. Ein Gedicht, man möchte es umarmen, weil es alle Verzweiflung, alle Traurigkeit, alle Gottverlassenheit dieser Welt vermittelt. Realitätshintergrund, es ist Winter, Winter 88. Ich stehe in der ungeheizten, unbeheizbaren Nordküche in Ernst Jandls Wohnung. Wir haben die mit Notizen vollgestopften, überquellenden Schubladen seines Maschinenschreibtischchens nach Manuskripten, Makulatur, durchstöbert und aussortiert, was sich eignen könnte, in seinem neuen Gedichtband Idyllen aufgenommen zu werden. Kumulierende Bibliografie, hier in diesen Schubladen Anhäufung von Notizen. Kumulierende. Hier in diesen Schubladen Anhäufung von Notizen, handgeschriebenen Manuskripten, fragmentarisches, halbfertiges, ein paar Zeilen, oft nur ein Wort, nachts oder spät nachmittags aufgeschrieben. Unleserlich manchmal selbst für den Autor, Bruchstücke mit anderen Arbeiten nicht mehr in Zusammenhang zu bringen. Sorglos, achtlos stapeln sich hier die Blätter, hingeworfen in Selbstverachtung, Selbstzerfleischung, Egalität. Blatt um Blatt, die Schubladen sperren sich gegen weitere Einverleibung. Früher, vor ein paar Jahren noch, wurde jedes fertiggeschriebene Gedicht in einer Mappe abgeheftet. Jetzt gilt dem Schreiber alles wie Abfall, den man am besten irgendwo vergräbt. Ich ziehe ein Blatt nach dem anderen hervor, alles handgeschriebene, meist mit Bleistift hingeworfene Zeilen, Gedichtanfänge, dann wieder abgeschlossene Verse, in mehreren Fassungen mit der Maschine geschrieben. Wir beschäftigen uns nachmittagelang, eigentlich den ganzen Winter 88 damit, Aufgeschriebenes zu sichten, zu begutachten, zu konservieren. Dann stoße ich eines Tages plötzlich auf 4 mit Bleistift hingeschleuderte Zeilen. In der Küche ist es kalt, ist jetzt strenger Winterhalt, Mütterchen steht nicht am Herd und mich fröstelt wie ein Pferd. Vage erinnerbar, die letzte Zeile musste ein wenig anders gelautet haben, es musste also eine Vorversion gegeben haben. Diese letzte Zeile und mich fröstelt wie ein Pferd, die von tiefster Verlassenheit, Vereinsamung, Ausgegrenztheit kündet, von trostsuchendem Identifikationsversuch mit der stummen Kreatur, der Droschkengaul in der Winterkälte, der stundenlang mit hängendem Kopf auf dem gleichen Platz steht, ohne Obsorge, ohne Betreuung, wartend auf einen Menschen, der ihn in Trab setzt, greift ans Herz. Die Vorfassung der letzten Zeile ist mir entglitten, auch Ernst Jandl nicht mehr erinnerlich, wohl kaum mehr auffindbar. Wir setzen uns mit dem Blatt an den niedrigen Couchtisch einander gegenüber und überlegen, wie diese letzte Zeile noch präziser formuliert werden könnte. Schließlich findet Ernst Jandl die obige endgültige Version. Meine 85-jährige Mutter kocht täglich für sich und ihre 66-jährige Tochter mich in ihrer kalten Küche ein Mittagsmahl. Ich sehe, wenn ich gegen 14 Uhr zu ihr komme, dass sie Mühe hat, sich auf den Beinen zu halten. Sie stützt sich am Herd ab. Jeden Tag, wenn ich sie so wiedersehe, denke ich die Zeile »Mütterchen steht nicht am Herd« und dass es diesen Tag einmal geben wird, womöglich schon in naher Zukunft. Sie wird dann nicht mehr am Herd stehen, sie wird plötzlich nicht mehr da sein, sie wird liegen, ausgestreckt, mit ihren blassen Händen auf ihrer Brust gekreuzt, irgendwo, wo ich sie nicht mehr sehen werde, wo sie mich nicht mehr sehen wird, wo ich nicht hinreichen werde, von wo sie nicht herreichen wird. Diese Zeilen »Mütterchen steht nicht am Herd« drückt die verdammenswürdige, die entwürdigende Vergänglichkeit und Endlichkeit unseres Lebens aus. »Mütterchen steht nicht am Herd«, wohin ist sie gegangen? Bis zuletzt hat sie ihre Aufgabe erfüllt, sie hat ihre Sache geleistet. Herd, ja, das ist dieser winzige Kanonenofen, mit dem sie uns über die bittersten Kriegswinter hinüber gerettet hat. Er hatte ein wenig, wenngleich nur für Stunden, Wärme gespendet. Sie hatte darauf kleine Mahlzeiten gekocht, Brotsuppe vermutlich und gehamsterte Kartoffeln. Dieses Gedicht, ein kleines Meisterwerk eines mir nahestehenden Dichters, während eines heftigen Depressionsschubs entstanden, gehört zu meinen Lieblingsgedichten. Einsamkeit. Loneliness. Thank you. wo? Lolo wo? Gefühle des Umgangs. Jene finsteren Sonnenseidenspinne in meinen mehreren Köpfen. Sprießende Tränen also winkt neu mir das Leben. Mit Mücken im Dorngebüsch, mit Blüten, mit Blut übersät, fallen die Stare ein. Das Blut, die Blüte des Grases im grünen, im sinkenden Sensenrausch. Die geschlachteten Köpfe im bunten Visier, die tiefen Wedel der Blumen, Beifuß und Minze, Hilfsgeister, Fuchsien, Ginstergestrüpp, darin zu spüren, zu strecken, zu fassen ans Wasser, wo der Kornapfel schwelgt und hohle Wellen. Berberitzen und Ackermeister, das war verrückt, das war verwittert, ein Paradies. Das Verrückte hat seinen Sitz, seinen Glanz, ein Schwanflaum ist zum Abschied ein Federchen auf dem Weg gelegen. Unter der Gartentischplatte wohnte noch bis zuletzt ein zitterndes Spinnenpaar. Aus und ein durch die Luken des Stalls flitzten die Schwalben. Saatkrähen hockten bei rostiger Egge, Zungenlakai, ein Schatten und unter Büschen Profile und Seelengestalten, die Pappelrosen, auch Banderolen in Rosa, als ob wie atme ich Flieder ein, wie Perlmutt der Planeten. Ich glaube, wir kommen schon langsam zu Ende. Ich lese jetzt nur noch, doch nur eins, ein ganz kurzes Gedicht, was wir gestern am Tonloch in Halle gefunden haben und was sich reimt. Busketten. Latschenkiefer, Puntigam, dritter Mann und dritter Mann, Krokodil ist früh, ein frühes, Krokodil und Veilchenkranz, Hirtentäschchen, Katzenschwanz, Staubgefäß und Lagerwiese, fühlst du nun die dünne Brise, Dänemark und Viertelköter, schwere Nöter, oh wie fleht er, Kierkegaard und rotes Kraut, wehr ich mich auch meiner Haut, Dotterblume, Straßenbahn, hier schwimmt Molnars schwarzer Schwan, Zirkuskrone, Heidenschuss, Ei, wie oft ich schippen muss. Oh, schön. Daran anschließend auch ein eher frecher Text, in dem es, glaube ich, auch ums Altern geht. Schwarz wie die Fahne der Anarchie. Kommen Sie endlich von dieser Farbe los, Frau, sagte die Ärztin, während sie meinen Nesselausschlag behandelte und musterte mich mit strenger Miene von unten nach oben bis zum geschwärzten Augenpaar. Oh, jetzt bin ich schon dran. Moment, ich muss hier eine Blume pressen. Ich lese tatsächlich was vor, was ich selber mal über Friederike Mayröcker geschrieben hat. Nicht besonders lang, es ist eine Rezension über ihr Buch Ich sitze nur grausam da. Wie setze ich mich hin so vielleicht? In schlaflosen Nächten und an einsamen Tagen hat Friederike Mayröcker ihr neues Buch geschrieben. Darin hockt, schlurft und schleicht eine Person umher, die die Gebrechlichkeiten ihres greisen Alters als der Lustbarkeit meines Schreibens unangemessen empfindet. Tatsächlich stehen Schwächeanfälle und Schwindelgefühle, Atemnot und Übelkeit der Wirklichkeit einer Sprache gegenüber, die leichtfüßig zwischen den Schauplätzen eines fast 90-jährigen Lebens umherspringt. Alles, was das menschliche Bewusstsein hergibt, wird hier geboten. Erinnerungen, Träume, Assoziationen und Gedanken. Erzählt wird von den Spielarten der Liebe, von Freundschaften, Reisen, vielen Tränen und immer wieder Blumen. Die Sprache rankt sich um die sprichwörtliche Blütezeit des Lebens, zart und zerbrechlich wie Lysanthos-Dolden und Glyziniensträuße soll sie sein. Mayröckers Ich wendet sich ununterbrochen an Eli, die Figur des verstorbenen Lebensgefährten Ernst Jandl. Kaum ein Satz kommt ohne die Markierung, sage ich zu Eli aus. Diese und andere motivische Wiederholungen strukturieren wie kleine Zauberformeln einen hingebungsvoll geschriebenen Text, der vor Botschaften und Hinweisen nur so überschäumt. Der Leserschaft wird nicht nur ein botanisches Kompendium präsentiert, sondern auch ein ganz eigener Kanon aus bildender Kunst, Musik und Literatur. Die prominentesten Referenzen Genets Totenfest und Derridas Glas weisen auf die Grenze des Lebens, die das hohe Alter bedeutet, hin. Gleichzeitig scheint nichts so lebendig wie dieses Buch voller neugierig mit Greisenweisheit formulierter Kindergedanken. Hier ist ein großes Kunststück gelungen. So wie Akrobaten sich lebenslange Schwerstarbeit zumuten, um dem Publikum die scheinbare Überwindung der Schwerkraft mit größter Leichtigkeit zu präsentieren, ist es Mayröckers pneumatische Fetzensprache aus Wortneuschöpfungen, ungebräuchlichem Vokabular, eigensinniger Syntax und größtmöglichen Gedankensprüngen, die Lesende völlig mühelos in ihren Bann zieht. Das war's. Was denn jetzt? Nee, das war's noch nicht. Sprich es aus. Okay, es endet mit dem kitschigen Satz, den Vincent mir streichen wollte. Wer Bücher liebt, darf sich das Glück dieser Lektüre nicht entgehen lassen. Nee, ist doch zum Abschluss noch ein kurzes Gedicht. Ist doch nicht schlüpfrig. Schlüpfrig? Nein, nicht. Nee. Doch, du Wunder, was kommt. Jetzt kommt das Letzte. Oval der Sonne. Ach, im Aprilgefunkel, die taubengrauen Schneisen der Luft. Ich bin keine Ameise, sondern im Lärchenkleid, sondern Feldgrün und Blau, sondern das unzertrennliche Freundespaar, Herzrose Blumenstern, die Oskurenknospe in seiner Brust oder wie man so sagt, dunkel aus einem Tulpenschoß, Raptus im tiefen Mais, Halbschneiderei, die Dichter tun nur so, als wären sie tot, Ton aus der Ferne. Danke. Danke. Danke an Lukas. Danke, Lukas. Ja. Danke fürs Kommen. Danke, Friederike. Danke, Geduld. Danke, Friederike. Danke, Iris. Danke, Eckhardt. Danke. Danke euch beiden. Ihnen, junger Mann, im Hute. Wer ist das? Das ist Lutz. Lutz Hager, ein berühmter Synchronsprecher. Vom Rundfunk. Unter anderem. Der Hut ist toll. Weil vorhin gerade kam mit Dänemark und so dieses Reim dich oder ich fress dich Gedicht, sage ich mal, was du davon gelesen hast. Mhm. Ich habe gerade noch in der Straßenbahn, da sind ja auch so eine Gedichte aufgeschrieben, oben. Und zwar, wo die Fenster sind, oben das Dach der Straßenbahn. Und da oben in diesem halbrunden Winkel sind, ich habe gehört, in ca. 80 Straßenbahngedichte von noch Lebenden, auch von Wilhelm Meister. Das war noch nicht das Müllerslust und so weiter. Und da habe ich vorhin noch mal das gefunden. Das passt jetzt so ein bisschen, wie heute geschrieben wird vielleicht. Soll ich es vorlesen? Ja, gerne. Können wir es verhindern? Nein. Aber du kannst es hören. Also von einer gewissen Juliane Blech, die wohl schon den Dichterstatus in der Stadt hier hat, mit dem berühmten oder halbberühmten Schauspieler, wie heißt er? Mir rutschen jetzt immer mal die Namen weg. Das macht nichts. Also das kann man nicht wegrutschen, das steht hier. Eichhörnchen in Müll, in der Tonne. Frisch orangenes Fell, starrer schwarzer Blick, Genick getrennt, des Katers Geschick, der einen Köter gleich, mager und schwarz. Der Garten ist sein Reich. Das Eichhörnchen weckte tagelang die Jagdlust, bis die Sekunde günstig schlug. Er trug die Beute, legte ab, sie vor die Tür, wie Blumen eine Gabe, seht her, ich habe es drauf. Juliane Blech, 1975, naja. Die hat auch noch ein lustiges Ding da mit Zicke-Zacke, also eigentlich sagte man früher Hundekacke und so, das war was mit Schere und so. Also einige sind ganz nett, ne? So, nun habe ich auch noch, ich habe ja noch kein eigenes Gedicht geschrieben, doch eins liegt irgendwo in der Schublade. Friederike, hast du gut gemacht, habe ich nicht so erwartet. Hast du gut gemacht hier so organisiert und gelesen, habe ich nicht so erwartet. wollte noch Frau Jacobi einladen. Frau Jacobi, Bücher Jacobi, ist aber im Urlaub. Das ist ja neben dir und Anwesenden auch so eine Mayröcker-Kennerin, die kennt wohl alles, hat sie mir erzählt. Sei ihren Kompagnon, Herrn Müller, habe ich nicht mehr geschafft, aber der hat sowieso auch immer wichtige Sachen zu tun. Und ansonsten gibt es noch zu sagen, um eins durch. Uhr. Naja, ist um eins durch. Ihr hörtet hier die Aufnahme einer Friederike Mayröcker Gedenklesung vom 1. August 2021 in Halle. Es lasen Texte von und über Friederike Mayröcker, Vincent Sauer und Iris Dankemeyer. Mit einleitenden Worten und einigen Zwischenbemerkungen war Eckehard Schwendler zu hören. Zu Ohren kamen außerdem zwei Gedichte von Ernst Jandl, zum einen Einsamkeit von den Radiophonentexten von 1977 und Sehnsucht vom Album Bist Eulen von 1984. Für die musikalische Untermalung sorgte Fred Frith mit seinem Album Gitter-Solos von 1974. Dies war eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. An der Ecke einer Straße in Halle an der Saale stehst von früh bis spät du, und jeder, der deine Ecke passiert, wird mit einem Gruß bedacht und stiller Zorn in dir, wenn dein Winken nicht erwidert wird. Deinen Körper vor und zurück, vor und zurück. Deinen Körper wiegst du vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. So, jetzt neue Geschichte. Mit Schnürstiefeln und Fliegerjacke zur schönen Sommerszeit. Vorbei an Tanne, Ahorn, Apfelbaum, reine Ahnung, wo's lang geht. Himbeerbaum, mehr Schleierkraut, ich glaube, du läufst im Kreis. Am fetten Friedrich vorbei, ein Foto zum Beweis. Gute Aussicht auch in dein Gesicht, wo du geboren bist. Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Kim, sauf's aus. Trink, Flaschenkind. Kim, ja. Ich hör's euch auf, jetzt holst du hier. Da geht's hier. Dick's hier rein. Ja, oder nur? Dürft ihr auch Puzzle geben? Schau. So, na komm, los. Nicht so, du auch nicht, du Kami. Nicht so, du Männer. Tun ja, Alua. Oho, Unzucht bei der Arbeit.